Mein Verhältnis zu Behörden war nicht immer... Der vergessene Beamte von Manuel Schalkammer, gelesen von eben jenem. Kapitel 8. Der geborene Beamte. Ein weiteres Mal bittet die Partei plötzlich um die persönliche Meinung des Beamten zu ihrem Fall, obgleich doch gerade erst einige wenige grundsätzliche Daten ermittelt worden waren und doch unter keinen Umständen bereits zum jetzigen Zeitpunkt der endgültige Ausgang des Verfahrens vorhergesehen werden könne. Mit Vorhersagen sollte man in diesem Kontext generell sehr vorsichtig sein, da ein Verfahren mit vermeintlich sicherem Ausgang durch das plötzliche Auftauchen von Zeugen oder belastenden Dokumenten eine unvorhergesehene Wendung nehmen könne. Andererseits vermag ein einfacher Wink der richtigen Stelle ein weithin als festgefahren und aussichtslos geltendes Verfahren auch unvermittelt zu positivem Abschluss führen. Ja, so etwas ist bereits geschehen, obgleich erstere Möglichkeit gewiss des Öfteren vorgekommen sein mag, kann so etwas nie mit absoluter Sicherheit vorhergesagt werden. Weshalb aber, frage ich, ist die Meinung eines Beamten für die Partei denn in erster Linie so wichtig? Könne er, der einfache, zwar verantwortungsvolle und hilfsbereite, aber doch unterste Beamte des Büros, jener komplexen Maschinerie des modernen Staates, ein Verfahren etwa beschleunigen? Wird etwa gehofft, er könne ein gutes Wort bei jemanden einlegen oder gar aus bereits abgeschlossenen Verfahren Rückschlüsse ziehen und habe dadurch möglicherweise Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten jener gewaltigen Maschine? Nun, natürlich habe er die, zu einem gewissen Grad. So wisse er selbstredend um die Hierarchien und Zuständigkeiten, um die gröbsten Fehler und geläufigen Schwierigkeiten beim Kontakt mit der Maschine. Doch auch dann, wenn er die Komplexität dieser Maschine selbst nicht nur gelernt hätte zu akzeptieren, sondern die zahlreichen Regeln und Abläufe verstünde, weshalb solle er sie gerade dir, der Partei, entschlüsseln? Was habe er davon, sich mit dir über den Sinn und Unsinn eines Systems zu unterhalten, das weder er noch du würde ändern können? Was, frage ich, möge er persönlich dafür erhalten, von deinem Dank einmal abgesehen? Könne er sich denn für deinen Dank etwas kaufen? Schlafe er daraufhin besser? Habe er weniger Stress? Täte sein Magengeschwür wohl auch nur einen Ferment aufhören, an ihm zu nagen? Mitnichten. Das genaue Gegenteil wäre der Fall. So sei gesagt, dass gerade jene Beamte unter uns, die sich bereits dazu erklärten, sich zum Wohle der Partei aufzuopfern, ja diese vermeintlichen Heiligen mitunter am schnellsten auf ihren Akten verbrannten. Sie nehmen sich dieses und jenes vor, bringen einen um den anderen Fall zum positiven Abschluss und übersehen dabei, dass ihre Energie, ihre Zeit auf Erden doch begrenzt ist, die Aktenberge aber nicht kleiner werden. Nicht, dass es solche Koryphäen des Bürowesens noch nicht gegeben hätte, doch nur die wenigsten unter ihnen vermochten tatsächlich die Halbzeit ihrer Amtszeit überdauern. Der permanente Wille, allen Menschen Gutes zu tun und alle Seiten vollauf zufriedenzustellen, zehrt mitunter schwer an der eigenen Rüstigkeit. Und ehe sich diese Samariter des öffentlichen Dienstes versahen, erlagen sie schon einem Herzversagen oder aber einem gleichwertigen, nicht minder üblen Leiden. Denn es sollte einem doch schon der gesunde Menschenverstand sagen, dass ein solches Vorhaben ein Ding der Unmöglichkeit ist. Es liegt in der Natur der Sache, dass stets eine Seite schlechter aus einer Sache herausgeht, als es der anderen beschert sein mag. Der durchschnittliche Beamte erkennt diesen Sachverhalt ziemlich schnell und passt seinen beruflichen Werdegang, seinen Arbeitsalltag dieser dem Bürowesen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeit an. So nimmt er sich beharrlich einen Fall nach dem anderen vor ohne jedoch eine persönliche Bindung zu den Parteien einzugehen. Seine Beziehung mit den Parteien ist ausschließlich beruflicher Natur und gehe nie und unter keinen Umständen nicht darüber hinaus. Selbst Mitgefühl wäre hier fehl am Platze. Wie generell sei hier erwähnt, alle Gefühle in einem Büro fehl am Platze sind. Persönliche Beziehungen mit diesen Parteien behindern nämlich eher das ordnungsgemäße Voranschreiten eines Prozesses, als dass sie dazu in der Lage wären, ihn zu beschleunigen. Auch die Geschwindigkeit der Bearbeitung einzelner Akten selbst, muss hier angemerkt werden, ist akribisch durchdacht. So könne es schon passieren, dass zwischen den zahlreichen Kaffee- und Rauchpausen ein Akt mitunter schneller als gedacht habe abgearbeitet werden können. Man ist nun verleitet anzunehmen, dass daraufhin der nächste Akt an der Reise und sich die frühzeitig abgeschlossene Bearbeitung doch auch auf den rascheren Verlauf dieses neuen Akts positiv auswirken müsse. Diese Annahme ist jedoch grundlegend falsch, denn die Ursache der frühzeitigen Abarbeitung habe selbstredend für das Protokoll festgehalten zu werden. Ein neuer Bogen Papier mit zahlreichen Absätzen zu einer vorher eingeleiteten Untersuchung soll nämlich detailliert die Ursache dieses Sachverhalts des rascheren Abschlusses erörtern. So geschieht es in aller Regel, dass obgleich der ursprüngliche Fall faktisch eigentlich schon als beendet gegolten habe, gerade beim frühzeitigen Abschluss ein erneutes Durchsehen und Überprüfen auf Fehler als unerlässlich gilt. Kein Beamter würde sich selbstredend die Arbeit einer Protokollierung freiwillig antun, ohne aber den Akt zuvor ein weiteres Mal auf gröbere Fehler überprüft zu haben. Man bedenke das gehässige Gerede der Kollegschaft in den einzelnen Abteilungen, den zur Folge habenden Gesichtsverlust, wenn ein solches Protokoll dem Falschen in die Hände fallen täte und sich abschließend herausstelle, dass wichtige Fakten übersehen wurden oder gar offensichtliche Fehler bei der Erstbearbeitung des Akts unterliefen und unkorrigiert stehen gelassen worden waren. Weil sich die letztendliche Schließung eines Akts bei frühzeitigem Abschluss aufgrund der gerade erwähnten Folgeaktivitäten somit noch mehr verzögern täte, verzichte so mancher Beamte auf ein übereiltes Abarbeiten der Akten, lege die ein oder andere Pause mehr ein und verkürze mit diesem Vorgehen sogar die letztendliche Dauer des gesamten Prozesses. Bedauerlicherweise sind sich die wenigsten Parteien über diesen Sachverhalt im Klaren oder sind einfach nicht bereit, die Kausalitätskette zu berücksichtigen. Man nehme eine beispielhafte Umwidmung eines beliebigen Wald- und Wiesengrundstücks zu einer ordnungsgemäßen Bauparzelle. Der Antrag dafür, sehr erwähnt, wäre in diesem Fall bereits vor etlichen Wochen eingebracht worden. Plötzlich aber meldet die Partei, es müssen etwaige Pläne für die Parzellierung noch überarbeitet werden, da ein Fehler bei der Vermessung aufgetreten ist. Man bedenke, die ganze Arbeit, die bis dato in den Prozess geflossen ist, wäre obsolet und es müsse erneut mit der Durchsicht und Erstbearbeitung begonnen werden. Dies stelle jedoch oft nicht nur für die Partei ein immenses Debakel, eine wahrlich mühselige Angelegenheit leidigster Art dar, sondern versetze auch dem zuständigen Beamten einen sprichwörtlichen Schlag in die Magengrube. Man bedenke all die zahlreichen Stunden, die er unter Umständen vor seinem Schreibpult verbracht habe, um die baldige Bewilligung für die hier beispielhafte Umwidmung in die Wege zu leiten. Sie wären vergebens gewesen. Dabei dürfe auch die psychische Belastung des zuständigen Beamten, die sich nach Vernehmen eines solchen Anliegens, nach eben einer solchen Situation bei ihm einstellen könne, nicht außer Acht gelassen werden. Auf der einen Seite steht das Wissen und das Nachtrauern um die verlorenen Stunden im Büro. Auf der anderen Seite aber das ungeduldige und geradezu gnadenlose Drängen der Partei auf eine baldige Wiederaufnahme seines Falles. Um solche Situationen zu vermeiden, pflegt man im Büro einen frischen Akt erst einmal liegen zu lassen. So lange, bis er im Fachjargon als gut eingestaubt oder einfach abgelegen gilt. Wenn die Partei dann auch schon das ein oder andere Mal urgiert hat, mitunter auch mehrmalig bereits versucht habe, erneut mit dem Büro in Kontakt zu treten und auf die Bearbeitung seines Falles bestehe, könne in aller Regel davon ausgegangen werden, dass keine weitere Änderung am Ansuchen seitens der Partei mehr erwünscht ist. Einem ungestörten Ablauf der Bearbeitung jenes Akts steht jetzt nichts mehr im Wege. Diese hier stellen nur ein paar wenige Gründe, weshalb es einem Beamten aber auch nicht angeraten sein kann, so etwas wie Gefühle zu einem Fall oder gar zu einer Partei zu entwickeln. Strikte Einhaltung der bürokratischen Hierarchien und Prozesse, die sorgfältige Anerkennung von Etikette und die gleichbehandelnde Bearbeitung eines jeden Akts stellen nicht umsonst die verinnerlichten Doktrinen eines jeden ehrenwerten und ordentlichen Büros. So hat es sich ergeben, dass die Zeit für einen Beamten wie Herrn S. anders vergeht als für Maschinen, fremde Menschen außerhalb des Büros. Warum das so ist? Nun, auch darauf gibt es selbstredend eine aufklärende Antwort. Tatsächlich liegt das wohl an der absoluten, vom System geforderten Gleichgültigkeit, mit derer er seine Akten abarbeite. Dies dürfe aber unter keinen Umständen mit Unachtsamkeit, mangelnder Sorgfalt oder gar absichtlicher Böswilligkeit in einen Topf geworfen werden. Nein, denn obgleich diese geforderte, diese notwendige, ja fast schon gewünschte Gleichgültigkeit zwar auf den ersten Blick nicht zu erkennen sein mag, da Herr S. stets einen freundlichen und respektvollen Umgang mit seinen Parteien pflegt, schlummert in ihm ein unterdrückter Drang, den Akt, einen jeden Akt, fallen zu lassen und sich mit etwas Arbeitsfremden, wie beispielsweise der Innenarchitektur seines Büros, der ordnungsgemäßen Anordnung der Bleistifte zu beschäftigen oder sich auch der Pflege der wenigen Grünpflanzen zu widmen, deren kränkliches Aussehen möglicherweise dem mangelnden Sonnenlicht, aber bestimmt nicht der zugekommenen Pflege seitens Herrn S. geschuldet sein mochte. Auch der wichtige Faktor Zeit, der Zollstab eines jeden Beamten, war ein großes Hobby für Herrn S., mit derer Analyse er sich gut und gern stundenlang beschäftigen konnte. Dies fing an bei der Beobachtung des Sonnenverlaufs, der indirekt durch die Spiegelung an den Bürowänden vorhergesagt werden könne, aber auch durch die Angleichung der zahlreichen kleineren Taschenuhren, derer stattlichen Sammlung Herr S. sein Eigen nennen dürfe und die er stets griffbereit in einer der Laden seines Schreibpults aufzubewahren pflegt, um sie auch nur bei geringstem Verdacht auf Ungenauigkeit jederzeit kontrollieren zu können. Des Weiteren sei noch angemerkt, dass diese, seine vermeintlich indoktrinierte Gleichgültigkeit der Parteien gegenüber, für einen Beamten eine herausragende Eigenschaft ist. Denn nur so können, wie bereits erwähnt wurde, die einzelnen, die an sich so grundverschiedenen Akten in stets gleichbleibendem Verfahren, Form und Muster, aber nicht zuletzt auch immer derselben Qualität bearbeitet werden. Und doch, Ende des 8. Kapitels, gelesen von Manuel Schalkhammer.